18. Denn. Verstärkung bei Fragewörtern. Ecke. Sich amüsieren. Divertir-se. Kino. O cinema. Zu jemandem gehen. Ir à casa de alguém. Kneipe. O bar. Sich waschen. Lavar-se. Sich anziehen. Vestir-se. Sich beeilen. Despachar-se. Zu spät, verspätet. Atrasado.